Die Antimafia-Konferenz 2017. 10 Jahre nach dem Sechsfachmord von Duisburg wollten wir eine Bestandsaufnahme vornehmen und bei einer Konferenz erörtern, was sich seitdem bei der Bekämpfung der Mafia in Deutschland verbessert hat. Die Veranstaltung stand unter keinem guten Stern. Unsere Sponsoring-Anfragen wurden reihenweise abgelehnt. Einzig die Kaffeerösterei Barbera wollte uns fördern. Die bereits gegebene Zusage zu einem Raum wurde zurückgenommen und die Spenden, die wir eingeworben hatten, würden kaum für das Catering der Veranstaltung reichen. Wir saßen daher mit unseren Partnern von der italienischen Botschaft zu einer Krisensitzung zusammen. Da flog die Tür auf, der Botschafter Pietro Benassi eilte in den Raum und rief: »Wir machen die Veranstaltung einfach hier und das Catering übernehmen wir auch.« Mit einem Schlag war die Konferenz gerettet. Wir ahnten nicht im Geringsten, dass sie uns auf dem Weg, die Menschen in Deutschland für die Gefahren von Mafia-Clans zu sensibilisieren, einen gewaltigen Schritt weiterbringen würde. Die Idee dazu hatten wir nicht selbst. Monate zuvor waren 2 befreundete Lehrerinnen aus Stuttgart in Berlin zu Besuch gewesen. Eva Klose und Magdalena Schrade. Als Petra Reski im Jahr 2009 ihr Buch »Mafia – Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern« erschienen 2008 in Böblingen vorgestellt hatte, waren Klose und ihre Seminarkollegin Monika Ruess so beeindruckt, dass sie die Autorin sofort zu einer eigenen Lesung nach Stuttgart einluden. Beim Abendessen nach dieser Lesung seufzte Eva Klose, dass man eine Reise nach Sizilien organisieren und all die Menschen besuchen müsse, die sich gegen die Clans stellten. Bloß wie an sie herankommen. Reski bot an, mit Kontakten zu helfen. Klose und ein Kollege reisten tatsächlich nach Sizilien, um eine Fahrt ihres Kollegenkreises vorzubereiten. Die Lehrerin kam betroffen zurück. Auf jedem Schritt und Tritt sehe man dort eine Gedenktafel oder ein Monument, das an ermordete Anti-Mafia-Kämpfer erinnere. Sie fragten im Kulturministerium nach, ob es eine Bildungsreise finanziell fördern könne. »Was, Mafia? Das interessiert doch niemanden«, haben sie uns dort gesagt, genau mit diesen Worten. Wer Eva Kloses Hartnäckigkeit kennt, weiß, dass sie sich dadurch nicht entmutigen ließ. 8 Tage fuhr eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern dann auf eigene Kosten und in den Ferien nach Sizilien mit vollem Programm. »Wir waren nicht mal 2 Stunden am Strand«, berichtete Magdalena Schrade. Diese Reise war die Initialzündung für die Initiative »Gelebte Zivilcourage«. Der Name bezieht sich auf die Anti-Mafia-Heldinnen und Helden. Die Lehrerinnen Klose und Schrade arbeiteten mit ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur zum vom Lehrplan vorgesehenen Thema Mafia, sondern auch zur Anti-Mafia. Eva Klose sagte, die Schüler hätten das sogar eingefordert. Inzwischen ist beides Gegenstand des Abiturs und im Schulunterricht fest verankert. Jedes Jahr im Herbst lädt die Gruppe zudem spannende Gäste ein. 300 Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart und Umgebung hören dann einen Abend lang hochkonzentriert zu. Monika Rös gehört seit längerem zum Organisationsteam. Immer höre man erst Bedenken, bemerkte sie, bevor man sagt, das ist ein wichtiges Engagement, hier geht es um Demokratiebildung, kommt immer erst der Gedanke, um Gottes Willen, das ist gefährlich. Bei einem Besuch von Eva und Magda in Berlin lenkten die beiden das Gespräch auf den anstehenden Jahrestag des Duisburger Sechsfachmordes. »Sagt mal, im nächsten Jahr sind es 10 Jahre. Wollt ihr da nicht was machen?« fragte Eva mit ihrer charakteristisch kratzigen Stimme. »Wir hätten noch nicht darüber nachgedacht«, antwortete ich. Magdalena pflichtete ihrer Kollegin und Freundin bei. »Ihr solltet da etwas machen, wirklich.« Nachdruck lag in ihrer Stimme und sie hatte recht. Als Anti-Mafia-Verein kann man nicht einfach nichts machen, 10 Jahre nach so einer aufsehenerregenden Tat. Die Veranstaltung sollte uns einen Weg weisen, wie wir Verbesserungen im Kampf gegen die Mafia erreichen können, nämlich als direkter Gesprächspartner der Politik. Dank unserer Ehrenpräsidentin Laura Garavini, zu der Zeit Abgeordnete im italienischen Parlament, hatten wir die Zusage von Marco Minniti bekommen, dem italienischen Innenminister. Ich lernte bald, dass auch Politik nach kindlichen Prinzipien funktionieren kann. Wenn man als Kind etwas möchte, fragt man zuerst das Elternteil, das der Sache am ehesten gewogen ist, und geht dann mit der Zusage zum anderen Elternteil. So funktionierte das auch bei unserer Planung. Nachdem Minniti die Absicht erklärt hatte, zu unserer Konferenz zu kommen, konnte sein deutscher Kollege, der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière, nicht fernbleiben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Wahrscheinlich waren die jeweiligen Abteilungen in Rom und Berlin hinter den Kulissen aber in engem Austausch. Am Ende sagten beide Innenminister zu. Wenn Minister kommen, kommen auch Medienleute und Menschen aus dem Politikbetrieb. Unsere Bestandsaufnahme nahm ein breites Feld in den Blick. Neben den Ministern und dem bereits erwähnten Staatsanwalt Giuseppe Lombardo hatten wir Italiens obersten Mafia-Ermittler Franco Roberti zu Gast und als sein Gegenüber einen Vizepräsidenten beim BKA, Peter Hensler. Für den Bereich Medien die Journalisten Axel Hämmerling und Ludwig Kenzia vom MDR, die über die 'Ndrangheta in Erfurt berichteten, für die Wissenschaft Professor Arndt Sinn, David Elero von Europol, deutsche und italienische Abgeordnete und einige mehr. Innenminister de Maizière kündigte Änderungen beim Paragraphen 129 an und dass die Einziehung von inkriminiertem Vermögen erleichtert werde. Der Paragraph 129 bestraft eigentlich die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, war aber seit jeher vor allem gegen politische Gruppen gerichtet. Entstanden war er in Preußen als Reaktion auf die Französische Revolution und erst nach der Anpassung im Jahr 1951 wurde er theoretisch für die Verfolgung organisierter Kriminalität interessant. Praktisch wurde er weiterhin gegen politische oder terroristische Gruppen angewandt. Erst seit 2021 wird der 129er vereinzelt zur Verfolgung organisierter Kriminalität genutzt. Am Abend nach unserer Konferenz saßen wir bei einem unserer Gründungsväter zum Essen zusammen, in der Trattoria Montagnola. Nach Schöneberg, mitten in das belebte Schwulenviertel Berlins, in dieses Restaurant waren die Erpresser 2007 gekommen, hatten dem Wirt Pino Bianco ihre Erpressung freundlich geäußert und einen lächerlichen Brief mit aufgeklebten Heiligenbildchen dagelassen. »Zu Ihrer Aufmerksamkeit«, las Bianco damals, »wir sind eine Hilfskooperative mit jahrzehntelanger Erfahrung, deshalb möchten wir Ihnen diesen Brief vorlegen. Wir garantieren Ihnen Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Eine Versicherungspolice, die Sie nicht ablehnen sollten. Jeden Monat werden unsere Vertreter im Namen Ihres Schutzpatrons vorbeikommen, den Sie mit einer spontanen Opfergabe segnen müssen. Denn jedes Opfer, das nicht von Herzen kommt, zu spät oder gar mit der Schande des Judas dargebracht wird, schmerzt den Heiligen, aber noch mehr den Sünder. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest zu wünschen und ein erfolgreiches neues Jahr.« Die Erpresser hatten nicht mit uns gerechnet, der Gruppe an Leuten, die zur Mafia Nein Danke werden sollten. Laura Garavini, damals noch eine Gewerkschaftsfunktionärin, scharte schnell Gleichdenkende um sich. Leute, die sich mutig und überzeugt gegen die Mafia stellten. Die Nachtwachen schoben in gefährdeten Restaurants und so mehrere Brandstiftungen vereitelten. Wirte, die statt still zu bezahlen, eine Kooperation mit dem Berliner LKA eingingen und sich verpflichteten, jede Information sofort weiterzugeben. Der Spuk hatte so schnell ein Ende. An Silvester 2007 wurden die zwei Mitglieder der Camorra und ein Libanese verhaftet. Jetzt, 10 Jahre später, hatte der Verein gerade eine Konferenz beendet, zu der 12 Fernsehteams angereist waren, von der ein Fernsehsender live den ganzen Tag berichtet hatte und bei der überraschenderweise niemand erstickt war, obwohl der große Saal in der italienischen Botschaft bis auf den letzten Platz besetzt war und noch Leute am Rand standen. Ein Riesenerfolg. Wir fühlten aber keinen Triumph, wir waren erschlagen. Wir stießen an, aßen gemeinsam, dann zog es uns nach Hause und ins Bett. Der wichtigste Effekt dieser Konferenz würde sich uns Monate später zeigen, und wieder lernten wir von anderen.